keiner mit mir redet, muss ich das selber machen. Selber machen, selber machen. Hallo. Hallo. Na, alles fit? Ja. Haben gerade super Stück gemacht. Echt? Worum ging's denn? Ah, schwer zu sagen. Also, ich sag mal, in drei Wörtern: Currywurst, Autoscooter und Beat. Also, sehr gut. Sehr gut gemacht. Danke. We are not alone. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier laufen sie rum und woanders werden sie gesucht. Hopfen und Malz verloren. Töne zu singen. Aufgepasst. Knack, knack, knack, ja, so ein Tag. Wunderschön wie heute. I'll knock, knock, knocking on heaven's door. Heaven's door. Heaven's door. Currywurst umsonst, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. You are not allowed to enter. You are not allowed to enter. Go away from You are not allowed door. To enter. Go on. Kommen Sie rein. King Currywurst. Auf. Sie dürfen nicht bitte wenden Sie. Bitte wenden Sie. Sie dürfen den Himmel nicht betreten. No dirty, no courting. He is crazy. Bitte wenden Sie. Sie dürfen den Himmel nicht betreten. Können Sie rausgucken? Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja, Chipmunk Weihnachten, das mache ich gerne. Yeah, Chipmunk. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Ah, das ist genau das Richtige. Passt. Jetzt gibt's Chipmunk Weihnachten. Knock, knock, knock, ich auf den Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Indianermusik. Komm, wir machen Indianermusik. Hey ja, hey ja, hey ja, hey. Hey ja, hey ja, hey ja, hey. Ich bin verpeilt. Bist du es auch? Komm, wir machen Indianermusik. Indianermusik. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yo, hey, yo, hey. Hey, ja, hey, ja, ja, ja. Ich liebe sie! Computer sagt nein. Computer sagt nein. Tut mir leid. Computer sagt nein. Hey, sorry. Computer sagt nein. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, die Sonne scheint noch nicht. Düstere Wolken. Die Arbeit wartet auf mich. Die Arbeit, sie wartet auf mich. Jeden Tag, 5 Tage in der Woche. Die Arbeit, kannst du mich mit jagen? Traumjob, wo gibt's sowas denn? Hab ich noch nie gehört. Ich will meinen Traumjob. Oder ein bisschen harzen. Hey, gib mir meinen Traumjob. Oder ein bisschen harzen. Traumjob. Habt ihr euren Traumjob gefunden, Jungs? Ich bin Dummlaberer. Kann ich gut. Kleiner Indianerjunge, kleiner Indianerjunge, kleiner Indianerjunge, kleiner Indianer. Junge, lass die Drogen aus dem Kopf. Kleiner Indianerjunge, lass die Drogen aus dem Kopf. Lass die Drogen in den Kopf. Hey ja, hey ja, hey ja, hey. Hey ja, hey ja, hey ja, hey. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Kleiner Indianer. We'll be right back. Brüder, alle mal zugehört, Brüder der Musik. Hiermit verabschiede ich mich für heute Abend. Ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Benehmt euch und jeden Tag eine gute Tat. Tschüss. Thank you.